Schmiede fand, ist nun gegeben, was das höchste Gut und Wert, es lässt den Heuchler vor uns beben, in der Hand ein blankes Schwert, den Schild am linken Arm erhoben, trat auf ihm hell das Sonnenrad, dem Schlachtengott sollen wir's geloben, vorwärts brechen wir uns Bahn. Wir sind